Hallo und herzlich willkommen zu Fachwissen, dem Achwissen, das uns eigentlich mal fehlt. Und deswegen haben wir uns jemand eingeladen, der so richtig Ahnung von dem Thema hat und uns dazu was passend erzählt. Und das ist nicht jemand, der uns noch komplett ungewogen ist oder von dem wir noch nie gehört haben. Nein, wir waren ja bei ihm schon mal zu hören. Wir haben zu Gast den Och Menno Sven. Hallo Sven. Hallo, Grüße von Kiel nach Nürnberg. Och Menno. Ja, herzlich willkommen zu der Folge Ach Menno und das Rätsel um der Schiff. Ich erkläre euch heute ein bisschen was zu Schiffen. Aber stopp, das klingt ja erstmal wie ein Hörspiel für Kinder, oder? Welche Rollen nehmen wir jetzt ein? Genau, treffen sich ein viktorianischer Dieb, ein Maori-Krieger, ein Cowboy-Revolverheld, ein Samurai und ein älterer französisch sprechender Pirat in einer Kneipe. Stopp, wer übernimmt welche Rolle? Da darf ich mir jetzt einen aussuchen. Nein, es ist kein Adventure, sondern es ist historisch möglich. Es ist nämlich so, dass das viktorianische England von 1837 bis 1901 ging. Der amerikanische Alte Westen ging von 1803 bis 1912. Die Meiji-Restauration, die Samurai arbeitslos gemacht hat, ging von 1868 bis 1912. Die französischen Piraten haben im Golf von Mexiko noch bis 1830 ihr Unwesen getrieben. Und die Maori-Kriege, wo die Maoris für ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone gekämpft haben, ging von 1843 bis 1872. Das heißt, historisch gesehen können die sich in einer Hafenkneipe getroffen haben. Das glaubt man immer nicht, weil diese Perioden so nah beieinander liegen. Du willst, dass uns direkt hier am Start der Kopf explodiert, oder? Ja. Und jetzt, ihr kennt doch alle so die klassischen Segelschiffe, ne? So aus den Filmen. Was man halt so kennt als Nürnberger. Das Tretboot, den Flamingo, den Schwan. Genau. Aber ihr hattet ja auch schon so ein bisschen mit Segelschiffen zu tun. Wann war denn die Hochzeit der Segelkriegsführung? Von wann bis wann ging die? 1600. Die war so kurz vorm Dampfschiff. Ja, gar nicht so schlecht. 1571 war die letzte Schlacht mit Rudergarnelen. Oh, Respekt, Jürgen. Also das passt schon. Da fängt der Startpunkt an. Der Endpunkt, der müsste euch bekannt sein. Ja, wenn dann die Dampfschifffahrt losgeht. So. Letzte Segelkriegsschiff. Der alte Felix mit seinen Telefonbüchern. Der Herr Luckner. Zweiter Weltkrieg. Ja. Tatsächlich, die waren im Zweiten Weltkrieg auch noch unterwegs. Mit Kanonen war die Seeadler vom Graf von Luckner, den ihr auch bei euch in der Folge schon hattet. Aber ist das nicht auch mit diesen Dreadnoughts eine Sache dann gewesen, dass die alles so disqualifiziert hat? Die Geschichte, die erzähle ich euch so ein bisschen. Ich habe dazu, wie gesagt, ein kleines Büchlein mitgebracht, eine Festschrift, die nennt sich Zur See, herausgegeben von Vizeadmiral A.D. von Henk. 1890 erschienen zum Thronjubiläum seiner kaiserlichen Hoheit. Und das sieht doch mal kurz Format in die Kamera, dass ich mal einen Screenshot machen kann. Wenn ich meine ich muss jetzt meine Tastatur suchen. Moment. Du magst? Okay, danke. Ich bin hier etwas eingebaut. Ganz noch mal hoch, bitte. Bescheidene 50 Zentimeter lang und nur 3 Kilo schwer. Halten Sie es bitte noch mal kurz in die Kamera. Für unsere Hörenden. Mein Freund und Ex-Kollege Christian Weigel springt gerade im Dreieck vor Begeisterung. Also für die, die das jetzt nicht sehen, ich beschreibe das mal kurz. Sven versucht, ein Buch in die Kamera zu halten, aber der Arm geht sofort wieder nach unten, weil das Buch zu schwer ist. Er kann es überhaupt nicht in die Kamera halten. Es gibt einiges zu sagen. So, ich zitiere aus diesem Buch. Nachdem in der Neuzeit im Verein mit jenem Fortschritt in der Schiffsbaukunst neben einem vielseitigen Ausnutzung der Dampfkraft zu verschiedenen Einzelzwecken auch die Verwendung des Elektromagnetismus, des Ampere, Gauss, Weber, Steinhall und Morse untersuchte, Einrichtungen an Bord ermöglicht hat, die früher in alle Berechnungen entzogen, repräsentiert die heutige Schiffe, besonders der transatlantische Dampfer, noch mehr aber die Schiffe der Kriegsmarine, die großartigsten und imposantesten Schöpfungen des kalkulierenden Geistes und der handwerktätigen Hand. Fast alle Wissenschaften, Mathese, Physik, Ingenieurskunst, Chemie, Astronomie haben sich verbunden, diese schwimmenden Kolosse zu schaffen und zu lenken, deren Anblick den Uneingeweihten Verwirrung bereitet, in deren ingeniösen Mechanismus dennoch außerordentliche Klarheit und Einfachheit waltet. Also ich habe jetzt verstanden, Uneingeweihte und dass wir das sind. Genau. Also er teilt dann hier auch auf später die Schiffe in ihre Klassen. Als erstes das Linienschiff. Ich mache es nicht in dieser, ich lese hier auch nicht vor. Das ist mit der alten deutschen Rechtschreibung, also mit mehr H's und Ä's und Ö's, wo man sie nicht erwartet. Deswegen auch der Dialekt, ja, soweit habe ich es interpretiert. Genau. Aber im Endeffekt, man hat damals die Welt verstanden. Es war völlig klar, wie ein Schiff gebaut wurde. Man hatte als erstes, wenn man so anfing bei der Marine, kriegte man so ein Ruderkanonenboot. Da kennt man die, die haben so auch in Stockholm gibt es so diese Schuppen am Wasser. Da waren früher Ruderboote drin, da war eine Kanone drauf. Da kriegte ein junger Offizier ein paar Leute an die Hand. Und wenn der Gegner im Hafen auftauchte, dann wurde los ging's, jalla die Waldfee. So, wenn man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hatte, kriegte man dann noch ein Segel zu dem Ganzen. Dann hat man nicht mehr gerudert, dann hatte man so ein kleines Segelbötchen mit ein oder zwei Kanonen und ist da ein bisschen von Hafen zu Hafen gefahren. Also dann mal, ich muss mal, also du bist ja sicherlich bei uns gewohnt, dass wir dumme Fragen dazwischen stellen. Natürlich. Wenn du sagst, man kriegt es so, also es klingt jetzt so, als wenn jeder Einzelne bei der Marine damals so ein eigenes Bötchen gekriegt hat. Nein, man muss freundlich fragen. Nein, wir gehen so, dann gleich auch auf ein, wir gehen auf eine, ich gehe jetzt erstmal nur auf die Schiffstypen ein, die man so 1890 hatte. Und dann gehen wir mal auf die exemplarische Werdegeschichte eines jungen britischen Offiziers ein, über auch seine Station. Das wird unser heutiger Freund, der Freund Jackie. Jackie Fischer, werdet ihr alle kennen. Der ist nämlich bekannt geworden aus Da Vinci Code. Bei dem Gerichtsstreit ging es darum, dass eins der Rätsel ist, I'm a Jackie Fanboy. Im Buch und naja, aber das ist eigentlich hier nur Randbemerkung. Also, wie gesagt, man hat halt dann Schiff ein bisschen größer, waren dann halt die Korvetten und Freifahrer, so Fregatten, die waren halt eigentlich so auch in der Segelkriegszeit, die übrigens hauptsächlich, man denkt es gar nicht, ne, Vizeadmiral Horatio Nelson, wo wir beim Rätselrat waren, 1758 und 1805 bei Trafalgar gestorben. Das heißt, diese richtig klassische britische Marinezeit war 1800 Peng und zwar nämlich in den Nelson, also den Napoleon-Kriegen. Also erstmal angefangen beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, also 1775, bis hin zu den siebten Koalitionen und so weiter bei den napoleonischen Kriegen, die dann von 1803 bis 1815 liefen. Das heißt, diese ganze britische Vorherrschaft auf hoher See ging da erst richtig los. Genau, das ist dann die sogenannte Pax Britannia. Nun, also auf jeden Fall, die Briten hatten das optimiert. Die haben halt ihre Linienschiffe gehabt. Also da zum Beispiel halt dieses Flaggschiff vom Lord Nelson. Die waren darauf optimiert, dass sie hintereinander hergesegelt sind. Dicke Kanonendecks, 3-4 Decks übereinander. Und dann hat man aufeinander gefeuert und ist neben parallel gesegelt oder gegeneinander und hatten sich beschossen. Darunter gab es dann halt, wie gesagt, die Fregatten, Korvetten, Schaluppen und all sowas. Die sind dann halt einzeln rumgefahren, haben Nachrichten von A nach B gebracht. Oder PC aus Novgorod geholt. Genau, und man hat sich so ein bisschen selber bedient. Die Pax Britannia, wo wir sie gerade erwähnt haben, die haben eine Sache festgelegt, die Briten. Ihre Flotte war zweimal so groß wie die der nächsten zwei Leute zusammengesetzt. Also da so die Anfänger waren so die Franzosen, die Russen, die Deutschen, die haben alle auch so Flotten gebaut. Und die Briten haben sich gesagt, wir haben eine Homefleet, die ist so groß wie die anderen beiden zusammen. Und dann haben wir noch so ein bisschen was, was so durch die Kolonien schwimmt und dafür recht in Ordnung sorgt. Das war so bummelig zweimal so viel wie die anderen beiden zusammen. Die nächsten. Was kaum jemand weiß, seitdem gibt es in England keine Bäume mehr. Genau. Die haben gut abgeholzt. Aber wir wären ja jetzt nicht bei dem Ach unterwegs, hätten wir nicht was mit dem U-Boot zu tun. Also hüpfen wir mal in Richtung eines U-Bootes. Gab es das auch mit Segel schon? Ein Segel-U-Boot. Ja, wir kommen auf das ist ja eine absolut fantastische Idee. Also, der Kommandant Herbert Wolfrath, 5. Juni 1915 geboren, weil du brauchst ja immer den Geburtstag bei dem Jürgen, hat seine Ausbildung gemacht, ist dann 1939 zur U-Boot-Wache gewechselt, hat dann auf der U-16 seine Ausbildung gemacht und hat dann die U-556 in Dienst gestellt. Die sind in Hamburg. Der U-16, das klingt, als wäre er erst U-Bahn gefahren, bevor er zum U-Boot durfte. Er ist in Hamburg in der Werft gewesen, da ist das Schiff gebaut worden. Da hat er sich mit der Einheit im Nachbardock angefreundet. Die Kommandanten kamen gut miteinander klar. Da hat er sich bei man hat auch eine Patenschaft abgeschlossen für die beiden Schiffe. So, man will sich gegenseitig helfen und so und aushelfen. Und er hat sich dann auch für die Indienststellung der U-556 eine Bordkapelle ausgeliehen bei der Nachbareinheit. Eine Bordkapelle ausgeliehen? Ja, so eine Indienststellung. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, wie das in der Praxis aussieht? Aber bring ihn die nachher wieder ganz zurück. Genau, du brauchst ja für eine Indienststellung, das war denn der 10. April 1941, brauchst du eine Kapelle. Das ist ja sonst keine zünftige Veranstaltung, wenn du nicht ein bisschen Blasmusik hast. So, man kann sich vorstellen, so eine Tuba auf einem U-Boot ist im Gegensatz zu anderen Einheiten nicht so gern gesehen. Also wenn du den Unterschied hast, 5 Würste mehr einpacken auf so ein U-Boot oder du packst dir eine Tuba ein, wird es bei anderen Einheiten, gibt es schon so eher so ein bisschen Platz für musikalische... Klar, unter Wasser, die Akustik unter Wasser ist unvergleichlich. Genau, also er hat sich bei der Nachbareinheit eine Blaskapelle ausgeliehen, hat Indienststellung gemacht, hat sich dann dafür redlich bedankt beim Kommandanten, man hat sich dann eine Patenschaftsurkunde aufgezeichnet und hat auch sogar dann nach Indienststellung noch ein bisschen geübt. Das lief übrigens bei seiner Stapellauf ein bisschen besser. Die Nachbareinheit ist dann gegen den Ausflugsdampfer geknallt und hat beim ins Wasser lassen den Ausflugsdampfer ein bisschen zerlegt. Direkt das erste Schiff versenkt. Fantastisch. Also kann man es auch sehen. Ja, auf jeden Fall, großer Erfolg. Er war sehr glücklich mit seiner Verwendung und hat auch bei der Feindfahrt, das war ein sogenanntes Atlantikboot, die konnten richtig raus gegen England, hat er richtig viel Beute gemacht als U-Boot. Er hat alle seine Torpedo verschossen, war auf dem Rückweg und er hat da drei Frachter, ein Frachter, ein Dampfer und ein Tankschiff versenkt auf seiner zweiten Feindfahrt. Und war da nicht nur einfach nur Torpedos verschossen, sondern auch was getroffen. Ja, okay. Genau, er hat auch getroffen. Ja. Das ist bei Torpedos nicht immer der Fall gewesen. Hat aber dann am 26. Mai 1941 einen richtig scheiß Tag. Er war auf dem Rückweg. Da kenne ich noch jemanden. Das war aber und guckt durchs Periskop und sieht auf einmal zwei britische Einheiten direkt auf ihn zuhalten. Und wir haben keine Torpedos mehr. An Oberdeck hektische Aktivitäten bei den Briten. Und er kann nichts anderes machen. Als die Tuba rauszuholen und... Nein, als wirklich fluchend abzutauchen und das Beste zu hoffen. Aber das Schicksal ist in diesem Moment besiegelt. Und wie es zu diesem Schicksal kommt, da springen wir jetzt zu Lord Jackie Fisher. Weil nämlich zwei der Einheiten sind mit ihm ein bisschen verbunden. Und zwar die HMS Renown. Das ist nämlich das schnellste Großkampfschiff der Briten gewesen. Bei der Indienststellung 32 Knoten. Und das ist nämlich unserem Speedlord, dem Jackie Fisher, zu verdanken. Der hatte nämlich einen Knack für Geschwindigkeit. Ach, und deswegen ist das auch so unerwartet aufgetaucht. Das ist, jetzt ergibt es Sinn. Ich habe jetzt gedacht, das ist einfach so ein Name wegen seines Drogenkonsums. Nee, John Fisher, Jackie Fisher genannt, der erste Baron Fisher, ist 1841 am 25. Januar geboren, und zwar in Ceylon, damals britische Kolonie. Ramboda, Ceylon, wer kennt es heutzutage nicht mehr? Ceylon? Genau, als Sohn eines, mittleren Adligen, also so die Arbeitsklasse der Briten damals. Man musste noch selber raus in die Kolonien und saß nicht gemütlich in London und hat Tee getrunken, sondern sein Vater war noch im Außendienst. Kann unser Lord ein Lied von singen? Ja, genau, ja, das kann ich sagen. Story of my life. Er war das älteste Kind von wie viele Brüder und Geschwister hatte er? Er hatte, glaube ich, 7 Geschwister. 11 Geschwister, davon haben aber leider nur 7 die Kindheit überlebt. Also so gesehen, er hatte 7 erwachsene Geschwister. Wie gesagt, Sohn von Sophie Fisher und Captain William Fisher bei der britischen Armee. Und sein Vater war halt Aushilfe, Adjutant beim Gouverneur und hat so halt auch so ein bisschen die höhere Society kennengelernt. Und sein Vater dachte sich, ja, ich komme, so das Armeeleben ist ja nichts mit Familie, hat dann seine Kommission verkauft. Man hat damals ja Offizierspatente gekauft und verkauft und hat sich auf einer Kaffeeplantage als Kaffeefarmer. Stopp. Also du gehst mal wieder von Vorwissen aus, die wir legendärerweise nicht haben. Was genau heißt das? Was für Patente hat man da gehabt? Naja, wenn du Offizier werden wolltest im britischen System, brauchtest du einen Offiziersbrief. Und den konnte man traden, so wie Aktien. Ja, so genau. Man hat sich halt eine Position in einem Regiment gekauft oder verkauft. Das war auch damals üblich, dass man zum Beispiel die Söhne von Adligen, sobald der Geburt schon mal eingeschrieben hat, als Bursche in einem Regiment oder in einer auf einem Schiff, hatte den Vorteil, die haben Stehzeit gekriegt, weil die waren ja schon so und so lange in der Armee. Also es ist ein bisschen wie, wenn du dich für quasi das Studium der Medizin schon mal irgendwie ein paar Wartesemester einträgst. Ungefähr so ist es, oder? Genau. Okay. Aber mal blöd gefragt, warum will ich sowas? Also klar, Ruhm und Ehre, aber so ist ja trotzdem irgendwie, man ist ja trotzdem naja, gefahren, das Krieg ist ausgesetzt. Naja, bei den Briten war es halt so, wenn du zum Beispiel Offizier wurdest und warst Admiral, dann ging der Posten eines freien Schiffes oder eines Kapitäns immer auf die Person mit dem richtigen Dienstgrad und der längsten Stehzeit. Deswegen ist ein klassischer britischer Trinkspruch auch immer gewesen auf eine seuchenreiche und kriegsreiche Zeit, weil dann sind möglichst viele Konkurrenten im Dienstposten gestorben. Ja, aber Moment, aber das heißt ja eigentlich auch andersrum, du wirst dann in Dienst gestellt und musst dann vielleicht selber irgendwie im Krieg mit anpacken. So weit denken wir nicht. Es gab damals immer das sogenannte Half-Pay. Das heißt, wenn du keine Kommandierung hattest, wenn du keine eigene Einheit hattest, dann saßt du mit halbem Lohn auf dem Strand als Marinesoldat oder halt so im Land. Was war als Adliger jetzt nicht schlecht, aber das Leben war halt trotzdem teuer. Das heißt, es ist eigentlich besser, wenn du irgendeine Einheit kommandierst und das volle Gehalt beziehst. Aber wäre es nicht eigentlich noch schlauer, das halbe Gehalt einzustreichen und dann noch irgendwas anderes zu tun? Ah, du verstehst den britischen Adel. Sich zum Beispiel zweimal einzuschreiben? Das geht so nicht, aber wie gesagt, Jackie Fischer war halt zwar Oberschicht, aber nicht richtig reiche Oberschicht. So, deswegen so ein Auskommen brauchst du schon. Und deswegen hat er sich überlegt, ich würde gern zur Marine gehen. So dieses im Schlamm rumrennen wie Papi, das ist nicht so gut. Ich möchte gern eher so ein bisschen die Welt sehen. Ich möchte auf dem Segelschiff. Und ich mag einfach Tuba-Musik so gerne. Ja, er ist mit 13 denn zur britischen Marine gekommen und ist auf der Victory, dem damaligen ehemaligen Flaggschiff von Lord Nelson, ausgebildet worden. Also eine hohe Ehre, er kam dann auf das ehemalige Flaggschiff, wie gesagt, Segelschiff, und kriegte seine Ausbildung. Woher kommt denn der Begriff Flaggschiff? Hat es mit der Flagge zu tun oder gibt es da noch einen anderen? Okay, dann ziehe ich die Frage zurück. Nein, man hat ja den Admiral, der das kommandiert hat, hat eine Flagge hochgezogen im Masten. Deswegen heißt es auch ein Flaggoffizier übrigens. Der hat eine eigene Flagge. Daran erkennt man die übrigens bis heute noch. Admiräle dürfen eine eigene Flagge setzen. So, und da konnte man sehen, okay, der hat das Kommando. Und dann hat man andere Flaggen gesetzt, um Kommandos zu geben. So nach rechts drehen, nach links drehen, jetzt feuern und so weiter. Man hat ja damals nichts gehabt. Ne? Man hat ja damals kein Telefon gehabt, kein UMTS, kein Handy, kein Internet. Aber ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, dem Feind zu signalisieren, wo derjenige sitzt, der das Kommando hat? Das denke ich mir auch jedes Mal. Du hast das Problem verstanden. Das hat Lord Nelson dann auch festgestellt. Ah, okay. Deswegen ist er ja bei Trafalgar gestorben, weil da die französischen Scharfschützen im Mast der gegnerischen Linie sich gesagt haben, hey, da ist der Admiral, der gibt Kommandos, das war der Herr Lord. Moment, schießen wir auf die 20 Schiffe hier, die ja einfach rumfahren, oder auf das eine, das mit der Flagge? Ja gut, du hast aber auch mit Segelkraft nicht so viel Auswahl gehabt. Man ist da an einer Linie aneinander vorbei flaniert und hat aufeinander geschossen, weil man richtet sich ja nach dem Wind. Videospieler kennen sich da aus, ja. Genau, der Wind kommt aus einer Richtung, du kannst halt nur in gewisse Richtung segeln. Warum habe ich jetzt aber wieder Lust, Pirates zu spielen? Ja, ich wollte gerade sagen, so Schiffkämpfe wurden ja, in welchem Assassin's Creed-Teil wurden die erfunden? Vorher gab es das ja nicht, oder? Schiffschlachten. Alter, jetzt hör mal auf hier. Ja? Hier Pirates Gold, selbst die Remastered Edition kam davor. So viel zum Thema, wir machen das Ganze in einer Stunde durch und wir machen daraus keine 3-Stunden-Folge. Ja, okay. Oder in Monkey Island 3, in dem es nicht nur ein Beleidigungsfechten, sondern ein Beleidigungsfechten auf hoher See gibt. Oh, ich, Monkey Island 3. Bei schönen Traditionen. Wir sind ja jetzt bei schönen Traditionen. Da gibt es eine Tradition, die muss man mal logisch durchdenken. Die Sonne steht am Firmament. Der Seemann in der Koje pennt. Geht die Sonne endlich unter, wird der Seemann wieder munter. Reise, reise, aufstehen. Guten Morgen, Josh. Ihr wünscht ihm immer nur eine gute Nacht. Irgendwann muss der auch mal aufstehen, wenn man permanent den Podcast anhat. Okay, okay. Nicht, dass wir jetzt hier ein Trauma auslösen. So, kommen wir zurück zu Lord Fischer, nachdem ich euch sprachlos gemacht hat. Das funktioniert auch hin und wieder. Er ist dann also erstmal ein bisschen auf Segelkriegsschiffen durch die Welt gefahren, ist dabei befördert worden, interessiert uns nicht groß. Ist denn in China, war er da im Krieg beteiligt gegen die Chinesen, was man damals so gemacht hat. Und hat dann seine Offiziersprüfung zum Leutnant abgelegt und hat dabei die Bestnote gekriegt. Dummerweise hat die Kommission die Papiere ein bisschen verschlammt, deswegen saß er erstmal auf Halbsold an Land, bis endlich seine Leutnantsprüfungshaken rumkam. Woher weiß man damals, jetzt im Nachgang, dass das wirklich die Bestnoten waren? Er hat dafür ja immerhin einen Preis gewonnen, nämlich ein paar Navigationsbücher und einen eigenen Sextanten. Also er hat damit Auszeichnung bestanden, aber Papierkrieg ist Papierkrieg. Das hat mit dem echten Krieg nichts zu tun. Und, okay. Es ist bei den Briten ist ja so, dass sie immer so Understatement betreiben. Wahrscheinlich hat er eine 3+ geschrieben. So. Nun, und mit seinem 19. Geburtstag hat er dann seine Leutnantsprüfung geschafft gehabt und ist dann am 25. Januar 1860 als erster Mat, also als Vorsteher da an Bord, gekommen und ist dann zu der Dampffregatte HMS Cheapsake, also Geizknochen oder so ähnlich übersetzt, als Leutnant, günstig, ne? Cheapsake ist günstig, an Bord gekommen. Damals, wie gesagt, und sein erstes eigenes Kommando war denn die Yacht des Admirals. Die hatten damals so kleine Kommandoboote, damit der Admiral mal von A nach B kommt. Das war ein Paddelkanonenboot. Paddel heißt aber in diesem Fall Raddampfer. Er hat also das erste Schiff gekriegt, quasi, was so mit Dampf unterwegs war. Die und das Vorstellung, hat ihn nicht dass sie da jetzt zu ihrer Schlacht rudern, fand ich jetzt irgendwie schön. Genau. Und man hat damals schon festgestellt, man kann mit Schlachten gewinnen, wenn man jetzt gegen den Wind fährt, auf drei Arten. Entweder man schießt besser als der Gegner, logisch. Oder man hält mehr aus als der Gegner. Da hat man ja angefangen, jetzt Stahlplatten und so ans Schiff zu schrauben, nachdem man ja nicht mehr nur segeln musste. Oder man hat größere Geschütze. Das hatte ich jetzt gesagt, man schießt besser. Oder man ist schneller als der Gegner. Weil wenn man von dem Gegner wegfahren kann, kann er nicht auf einen schießen. Aber zählt es dann wirklich auch als Sieg? Naja, wenn du denn die Kanonen noch so verbesserst, dass du noch mehr Reichweite hast als der Gegner, so. Das haben wir gelernt bei den Russen und dem Japanischen Krieg. Da haben auf die Russen auf ja, der Flucht noch feuern. Genau, verstehe. Da haben die Russen ja diese Lektion gelernt. Ich weiß nicht, ob die irgendwas gelernt haben, aber. Genau, und er hat sich diese Sachen übrigens auch angeguckt, weil er war denn nämlich, kam in Kontakt mit der Marineforschung. Er war dann ab 1862 quasi an der Gefechts- und Schießschule der Briten. Das war die HMS Excellent. Die war in Portsmouth im Hafen festgemacht. Das war ein ehemaliges Schiff. Und da hat man an der Erforschung von Waffen geforscht. Und er hat dann damals zum Beispiel von den Vorderladern auf Hinterlader umgerüstet und hat die dann damals, die waren revolutionär, dass man nicht mehr vorne die Kanone geladen hat. Musste man das bis dahin noch tatsächlich so richtig genau. Vorne, alles vorne rein, Schwarzpulver, genau. Kanonenkugel. Genau, und das war damals revolutionär, dass man da hinten lädt. Dass man von hinten lädt, war was Modernes. Kann man da einfach so viel schneller mit schießen oder was ist so der große Vorteil? Genau, du musst sie halt nicht mehr komplett ins Schiff reinziehen, weil das musstest du ja mit den Kanonen. Daher kommt übrigens auch der Kanonensalut. Also die Salutschießen, dass man vielleicht von quasi Würdeträgern kennt. Wenn irgendjemand ankommt, auch dieses bei Begräbnissen schießen und so. Das kommt eigentlich daher, dass eine Fregatte, wenn die in den Hafen gekommen ist, wurde von der erwartet, dass sie ihre Geschützrohre leer schießt. Und dann die Geschützrohre außerhalb des Schiffes lässt. Weil dann wusstest du, der kann ja nicht mehr nachladen. Weil zum Nachladen hat man die Geschütze bei Segelschiffen ins Schiff reingezogen, damit man sie laden kann. Das heißt, es wurde Tradition, dass man, wenn man einen Hafen erreichte, hat man alle Geschosse. Natürlich hat man vorher nur Pulver reingeladen, damit es einmal raucht. Ne? Aber man hat halt einmal alles durchgefeuert, hat die Geschützpforten offen gelassen, die Geschütze ausgelaufen und ist dann so in den Hafen eingelaufen. Und da jetzt bei Briten war alles genormt, das heißt auch die Anzahl von Kanonen, Deswegen gibt es jetzt unterschiedliche 13 Schuss, 21 Schuss Salute und so weiter, weil nämlich quasi das größte Schiff hat halt 21 Kanonen, als man damals angefangen hat. Damit war es halt üblich, wenn ein sehr wichtiger Mensch in den Hafen kommt, das war ein wichtiger Admiral oder so, hat man 21 Schuss Salut gegeben, weil das war nämlich das, was das Schiff des Admirals gefeuert hat. Und damit man genau dasselbe macht wie der Admiral, hat man 21 Mal zurückgeschossen. Das heißt, das ist eigentlich ja ein bisschen so eine Geste wie, und jetzt wird's gefährlichst, deshalb wissen, wie das Zeigen der Hände, bzw. das Salzstreuen bei Sumo-Ringern, die damit ja zeigen, ich habe nichts in der Hand. Genau, so eine Geste ist es quasi. Mhm. Daher kommt dieses bei Würdeträgern, was man heute bei Staatsempfängen hat und so, dieses Salutschießen, das kommt halt eigentlich daher, dass man diese Vorderladerkanonen leer geschossen hat. Was natürlich mit Hinterladern. Ja, ist es da auch noch gerankt, so dass die 21 Schuss kriegt nur die, genau, keine Ahnung. Genau, müsste ich jetzt Queen in der Wikipedia nachgucken. Es ist gerankt, was dann halt auch mit, wenn jemand an Bord kommt, stehen da ja Posten und salutieren. Es ist da auch genau gerankt, welcher Inspekteur oder welcher, wir hatten das dann halt einmal, erinnere ich mich dran, da war ich auf der Gorch Fock damals Ausbildungsfahrt, und da kam auf einmal nicht der stellvertretende Botschafter wie angekündigt, sondern der Botschafter selber. Und dann war es so nach dem Motto, oh, jetzt fünf Leute nochmal schnell in schnuffiger Uniform, ich halte ihn da vorne nochmal auf und dann nochmal schnell rausgedackelt, damit noch ein paar Leute mehr da stehen und ihm da die Ehre erweisen. Ich wollte jetzt sagen, funktioniert es dann im Zweifelsfall so, dass die Leute, die ihm vorne schon Ehre erwiesen haben, sich einfach wieder hinten anstellen, damit es genug sind? Nee, es ist ja etwas an. Dominik, wie viel Schüsse hat dein Salut, den du üblicherweise kriegst? Das klingt sehr falsch. Not enough. So, nein, er ist jetzt, wie gesagt, Admiral Fischer, damals natürlich nicht Admiral, sondern Lieutenant Fischer, ist jetzt in der Forschung tätig. Und ist da auch der Erste, der auf den Torpedo aufmerksam wird. Mhm. Eine Unterwasserwaffe, mit der man quasi Schiffe unterhalb der Panzerlinie, die sich ja damals ausbildete, treffen kann. Oder mit anderen Worten, wie es wir jetzt schon die ganze Zeit immer noch nicht gesagt haben, Torpedoboote! Aber hat man tatsächlich, war das so, dass die Panzerung ging nur bis zur Wasserlinie? Um ja, warum Gewicht, willst du mehr? Um Gewicht der Gegner zu sparen, schießt von ja. oben? Ja, es ist eigentlich total so, nein. Torpedoboote, ja. Jetzt wieder aus dem kleinen, unhandlichen Buch. Aber wenn ein Sägefisch kommt. Nicht unerwähnt möge hier auch bleiben, dass das Torpedoboot ein vorwiegend maschinelles Kriegsmittel von solcher Feinheit des Mechanismus ist, dass es an die Besatzung Anforderungen stellt, denen selbst ausgesuchte Leute von erprobter Leistungsfähigkeit für längere Zeit, wie sie eine solche weitere Seefahrt erheischt, nicht gerecht werden können. Umso weniger, als dass der Aufenthalt auf einem Torpedoboot auch für den abgehärteten Seemann auf die Dauer geradezu unerträglich ist, da er selbst den primitivsten Komfort entbehrt. Ein deutscher Marineschriftsteller äußerte sich treffend dahin, dass im Torpedokrieg derjenige Sieger bleibt, dessen Besatzung die festesten Nerven hat. Das war übrigens ein Zitat, das hat mein Kommandant damals gehasst, weil der war nämlich Schnellbootfahrer. Der war immer der Meinung, Schnellbootfahrer, oh, kein Komfort und so. Ich so, ach, ihr habt euch seit 1890 nicht weiterentwickelt, weil da kannst du Torpedoboot ersetzen durch Schnellboot in dem Zitat. Sehr so, gut. Das sorgte davor, wie gesagt, Jackie Fischer war der Experte der Briten für Torpedos. Und deswegen wurde er eingeladen, im Juni 1869 der Eröffnung von Wilhelmshaven beizuwohnen. Mhm. Weil er war ja der Experte. Der Stadt an sich. Die wurde ja gebaut als Marinestützpunkt. Again, du setzt zu viel Vorwissen voraus. Okay, Wilhelmshaven. So, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Die Werft Kiel, also hier geht nämlich auch Kiel und Wilhelmshaven als besonders wichtige Städte werden hier bezeichnet. So, wir haben Kiel, Wilhelmshaven. Also Wilhelmshaven, wie gesagt, ist für den Kaiser gebaut worden, mehr oder weniger. Und als Marinestützpunkt gebaut. So, wo haben wir ihn denn? Neuzeit, Schiffswerft Kiel. Ah. Ich finde jetzt so schnell die Seite über Wilhelmshaven. Ich bitte um Entschuldigung. Aber Wilhelmshaven ist extra gegründet worden für die Marine. Und der Stützpunkt Wilhelmshaven wurde halt vom Kaiser Ja, damals übrigens noch der Kaiser von Preußen, noch nicht von ganz Deutschland. Bismarck und Moltke hat er da getroffen und hat sich denn daraufhin gesagt, hey, das kann man doch verbessern. Weil damals war ein Torpedo mehr oder weniger eine Gasflasche, die geöffnet wurde. Und hat die Schraube hinten gedreht und dann pfui, wie so ein Sodastream auf den Gegner zu. Sodastream mit explosiver quasi. Und er hat sich gedacht, wenn man den nicht richtig anschraubt, kennt, glaube ich, jeder, genau, der so ein Ding mal zu Hause hat. Und er hat sich gedacht, ja, das kann man elektrisch besser machen. Und hat dann halt angefangen zu forschen oder Forschung in Auftrag gegeben an elektrischen Torpedos, also Batterie, Elektromotor und so weiter. So, dann ist er befördert worden, 1869 zum Commander, also Master und Commander, man kennt es, in Deutschland so ein bisschen Kapitänleutnant, vergleichbar. Und er hat denn das Kommando als zweiter Offizier gekriegt auf der Donegal. Donegal war dann schon ein schraubenangetriebenes Schiff. Man ist also weg von den Schaufelrädern, sondern hatte sogar schon eine Schiffsschraube. So, und da hat er dann angefangen, alle möglichen Verbesserungen zu installieren. Also elektrische Feuercomputer, damals für damalige Zeit und so. Also womit man dann schon mal das Geschütz besser ausrichten konnte und elektrisch feuern. Und er hat sich dann auch immer bei seiner Frau gemeldet, dass sie herzlich vermisst, aber Torpedos ja auch so spannend sind und die ganze Erfinderei und so. Und hat dann ihr regelmäßig geschrieben, dass er sie zwar vermisst, weil sie sitzt ja an Land, aber er hat jetzt gerade. Aber so geil wie Torpedos bist du dann doch nicht. Ja. Frau, wenn du Propeller hättest, dann wäre das eine ganz andere Diskussion. Genau. Aber so. Ich habe mal noch eine Frage zum Torpedoboot. Das wird mir gerade erst so klar. War das so, dass man die eigentlich immer von kleineren Vehikeln abschießen musste, weil man die ja so nicht lenken konnte ursprünglich? Genau, und die hatten auch noch keine Reichweite. Also musste man mit einem kleinen, wendigen Boot in Stellung gehen, damit man überhaupt eine Chance hatte, irgendwas zu treffen. Und es gab von großen Schiffen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Okay, alles klar. Genau. Das war so die Grundidee dahinter. Vielleicht war das auch total logisch, aber es ist mir gerade klar geworden. Genau, und er hat dann halt auch das erste Torpedoboot der Briten mit in Dienst gestellt. Da wurde halt eine Segelfregatte umgebaut und aus mehreren Einzelteilen von verschiedenen anderen Schiffen haben sie dann daraus die HMS Vesuvius gebaut. Ein Torpedoboot, das allererste, das es da so damals gab. War das danach auch noch segelbetrieben? Nee, das war dann schraubenbetrieben. Okay. Weil ein segelbetriebenes Torpedoboot stelle ich mir auch wahnsinnig kompliziert vor. Und Fischer war dann auch damals im Untersuchungsausschuss für Torpedos. So. Und im Endeffekt war das eigentlich so auch die Zeit. Er wurde dann immer weiter befördert und gab immer weiter seine Expertise weiter. Und er hat dann halt auch neue Ideen verwirklicht. Er hat dann zum Beispiel gesagt, ja, diese Ironclads, wie die damals hießen. In Deutschland übrigens Einheitslinienschiffe. Man kennt das Einheitslinienschiff in Deutschland übrigens, weil die SMS Holstein war diejenigen, die dann mit der Bombardierung in Polen den Zweiten Weltkrieg eröffnet haben. Das ist quasi, man hat angefangen, sich zu überlegen, wenn ich jetzt keine Segel mehr brauche, dann kann ich ja die Masten wegmachen. Wenn ich keine Masten mehr habe, dann kann ich ja meine Geschütze auch in den Turm aufstellen. Wenn ich die jetzt von hinten laden kann, dann kann ich die in den Turm aufstellen. Und dann brauche ich noch was gegen diese bösen Torpedoboote. Also habe ich jetzt meine große Artillerie gegen die Schiffe der Linie, die ich bekämpfen muss. Und dann habe ich meine kleinere Artillerie, um dann die Torpedoboote, die auf mich zurasen, zu bekämpfen. Und dann habe ich noch so ein bisschen kleinen Kaliber, um dann halt auch noch mal so ein paar aufständische Boote oder so, was man so in Kolonien hat, wegzumachen. Ich habe neulich auf Reddit irgendwo einen, ich glaube, es war im Subreddit Cool Guide, den ich sehr empfehlen kann, habe ich eine Grafik gesehen, was so moderne Frachtschiffe alles an Maßnahmen auffahren gegen Piraten. Also jetzt gerade sagt, hier noch ein bisschen Geschütze und da noch ein Ausguck und hier noch einer und da noch irgendwas. Und also das ist unglaublich, wie die aufrüsten, damit sie Piraten früh erkennen. Obwohl die Zeit ist schon durch. Also das war effektiv. Vor 10 Jahren deutlich mehr. Das mag sein, dass das vielleicht aus den letzten. Aber ich meine, Piraten sind schon noch ein modernes Problem. Genau. Aber wie gesagt, er war jetzt so mit seiner Ideen noch nicht am Ende und er war jetzt quasi lange noch dabei, dass man ihn überlegt hat, er kriegt ein neues Schiff. Und zwar die HMS Inflexible. Die Unflexible. Inflexibel. Ja, Inflexible. Die Inflexible war damals das größte und beste und fieseste Schiff. Bloß ein bisschen unflexibel. Konnte aber nur geradeaus fahren. Aber nicht der flexibelste. Es hatte die größten Geschütze, die dickste Panzerung. Und sie hatte allerdings auch noch damals noch Masten und es waren noch Vorderladergeschütze. Also und hat er gesagt, school, so, Moment. The best of old school quasi. Genau, und da hat er gesagt, halt, Moment. Sie war 7 Jahre unter Konstruktion und Jackie Fischer fing an, Vorschläge zu machen. Also erstmal elektrische Beleuchtung. Das geht ja so gar nicht, dass man da durchs Dunkle stapert. Dann hat er gesagt, Torpedos. Ich brauche Torpedos. Ich brauche also Torpedos. Segel, Masten können auch weg. Und er war dann halt unterwegs mit ihr und hat immer rumkonstruiert. Das hat allerdings den Chefkonstrukteur der Flotte nicht sonderlich gefreut. Da hat nämlich dann im Januar 1883 hat Fischer an Barnaby, das so hieß der Schiffskonstrukteur, I have delayed sending you this letter, hoping to find a copy of a brief article I wrote on HMS Ironclad Nonsuch of 18 knots. After seeing your design A, I can't find it, and have written for the original, which I will send for your amusement. I don't think your argument is a sound one, as the degradation of our other ironclads by constructing of an 18-knotter isn't the principle of that such that succeeding ironclad is better than the one before it, and as perfect as you can make it. There is no progress in uniformity. We have enough of the Admiral class ship. Now we try your hand on Nonsuch of vast speed. In violent haste. Ever yours, J.A. Fisher. Build few, build fast, each one better than the last. Das klingt nach einem guten Motto. Wie gesagt, 18 Knoten damals richtig schnell. Knappe 36 km/h. 1,8 Knoten, 1,8 Kilometer. Je nachdem, ob man französische, britische oder sonst was Meilen nimmt. Ja, lese ich aus dem Buch nicht vor, ist ein bisschen länglich, das Kapitel über die verschiedenen Meilen und Kabel und sonst was, die man damals verwendet hat. Aber so ungefähr 36 km/h hatte er als Geschwindigkeit. So, dann passierte aber etwas. Ein Mr. Parson betrat das Ganze. Nämlich, er war der Meinung, ja, wir können doch so ein bisschen die Schiffe noch verbessern. So. Und er hat das gemacht. Er hatte nämlich eine Erfindung gemacht. Und zwar 1884 erfand Charles Parson die Dampfturbine. Also nicht eine Dampfmaschine, sondern eine Dampfturbine. Wo also nicht ein Kolben eine Achse dreht und so weiter, sondern der Dampf selber diese Turbine dreht. Und er war davon überzeugt, dass das das geschnitten Brot ist. Dass das die Marineschifffahrt absolut verbessern wird. Er hatte nur ein kleines Problem. Die Marine glaubte ihm nicht. Der Marine hatte ja ihre Standardschiffe und die wurden halt so gebaut. Und da war eine Dampfmaschine drin und die Dampfmaschine verbrauchte Kohle und das war's. Also fing Sir Charles Parsons selber an zu erforschen. Er fing selber an, ein bisschen zu bauen. Dabei erfand er übrigens oder fand er die Kavitation. Das ist der Effekt, wenn eine Schiffsschraube so schnell dreht, dass sich hinter der Schiffsschraube Vakuumblasen bilden und die Schiffsschraube kaputt machen. Nicht die Gravitation, nochmal ganz, ganz deutlich. Kavitation. Nicht die Gravitation. Nein, so. Das war Newton. Vorher fiel alles runter. Genau. Nee, hoch. Ah ja, dann baute er die Turbine, ein Schiff, heimlich, und mit der Turbine ist er denn heimlich an der Küste entlang gesegelt, weil er hatte ein Ziel. Aber nämlich er hat eine Turbine erfunden. Ja, ja, er hat die Turbine in ein Schiff eingebaut. Und ist dann gesegelt. Und ist damit gefahren. Genau. Ach so, okay. Nee, ich dachte, es war vielleicht noch nicht fertig oder er hat die Turbine benutzt. Genau. Und wie gesagt, die schnellsten Schiffe der damaligen Zeit kamen so auf 20 Knoten, 40 km/h, paar 20 Knoten. Das schnellste Schiff war die Adler, glaube ich, die waren 26 Knoten. Und wie gesagt, er baute die Turbine und ist damit in der Küste Englands nachts lang gefahren, damit die keiner vorher sieht. Weil nämlich am 26. Juni 1897 hatte die Queen Victoria ihr diamantenes Jubiläum. Und dafür wurde eine große Flottenparade veranstaltet. Die gesamte britische Marine war zusammengezogen und es sollte sogar ein Rennen der schnellsten Torpedoboote geben. Das waren übrigens die Dreadnoughts. Nicht die Dreadnoughts, sondern die Zerstörer, die Destroyer. Torpedoboote hießen denn damals Destroyer. Es sollte da ein Rennen geben der schnellsten Marineeinheiten. Und auf einmal tauchte an der Startlinie die Turbine auf. Mit einer roten Flagge, während die anderen so mit 20 Knoten fuhren, knallte die mit 34,5 Knoten an allen vorbei. Die Queen war not amused. Es wurden Schiffe der Marine hinterhergeschickt, um dieses ungeheuerliche Boot einzuholen. Sie konnten sie nicht fangen. Wie würdelos. Sie sind also an allen vorbeigeknallt, haben nochmal um die Queen eine Ehrenrunde gedreht und sind dann zu einem wartenden Fluchtschiff quasi, wo ein Kumpel wartete, gefahren und sind dort an Bord gegangen. Der will jetzt echt bloß noch, dass der Fons hinterherfährt auf so Wasserschienen und gezogen wird. So. Ich weiß auch nicht, warum Turbine. Ich sehe gerade auch so ein flatterndes Toupet vor mir im Wind, so von dem, der auf dem Boot fährt. Na egal. So, und danach war es aber so, hey, wir brauchen sowas. Die Marine hat sich dann gesagt, wir brauchen sowas unbedingt, hat denn die HMS Viper und die HMS Cobra gebaut lassen, weil natürlich so schnell zuschlagende Schlangen. So, die Viper war 64 Meter lang, hatte vier von diesen neuen Petersen-Turbinen an Bord, zwei, mit jeweils zwei Schäften. Waren es vier. Und war super toll und super schnell. Sind dann auch 36 Knoten schnell geworden. Sind dann allerdings relativ schnell in Unfällen, also 1899 in Dienst gestellt und die ersten Unfälle waren 1901 schon und sind dabei mehr oder weniger unrentbar zerstört worden, weil sie halt ein paar, sagen wir so, Probleme mit dem Antrieb hatten. Na, das ist auch, wenn du ungeübte Fahrer in den Ferrari setzt, so, dann fahren die den auch erstmal zu Schrott, ne? Wenn du hier so ungeahnte Kraft unterm Hintern hast. Ja, es war halt auch so ein, Cobra ist dann nämlich bei ihrer Seeerprobung schon einmal gegen eine Welle gerammt und dabei mehr oder weniger untergegangen. Also, ja, so ein bisschen stuff mit zu viel Geschwindigkeit. Konnte man nicht kommen sehen. Aber wie kann man denn von der Welle untergehen? Naja, wenn man da ein bisschen viel Schwung hat, doof trifft und dann der Kesselraum flutet. Aber das sind schon Profis, die da das Boot steuern, ja? Ja, wie gesagt, die Viper und die Cobra waren nicht so ganz erfolgreich. Aber das hat natürlich unseren Freund Jackie nicht gestört. Weil Jackie ist nämlich 1890 zum Admiral befördert worden. Der sah jetzt die Turbine und wie gesagt, er hatte so einen leichten Geschwindigkeitsknacker und sagte so, oh, das sieht doch mal gut aus. Er hat halt erstmal gesagt, er möchte schnell fahrende Torpedoboote bauen, also sogenannte Zerstörer, die schnellsten damals. Und dann sah er auf einmal, dass seine Zerstörer nichts mehr taugen, weil die Turbine war schneller. Also sagte er sich, Moment, ich habe da so eine Idee. Und er fing an zu überlegen. Hatte dann zwischendrin noch mal eine Verwendung im Mittelmeer und ist danach 1902 der zweite Seelord geworden. Das war der stellvertretende Kommandeur der Marine, Ausbildungsbevollmächtigter. Der hat gesagt, jeder Offizier muss jetzt erstmal ein Ingenieursstudium noch mitmachen. Es war halt so nach Motto, ja, Dampfschiffe sind so wichtig, jeder Offizier muss noch mal ein bisschen sich mit Dampfschiffen auseinandersetzen, bevor er quasi Seeoffizier wird. Haben alle noch gesagt, ja, das ist noch eine gute Idee. Und dann wurde er erster Seelord, verantwortlich fürs Bauen von Schiffen. Er hat sich dann mehrere neue Einheiten ausgedacht. Also er hatte das Problem, die Deutschen fangen ja an, auch aufzubauen. Und mit dem neuen heutzutage Nord-Ostsee-Kanal, damals Kaiser-Wilhelm-Kanal, konnte man ja auch Schiffe von links nach rechts verschieben, ohne dass die Dänen und so den Skagerrak blockieren. Das sah er schon als Problem. Deswegen hat er immer vorgeschlagen, mal ein bisschen zu Kopenhagen bei der Marine in Deutschland. Kopenhagen war damals man fährt rein, verbrennt die gegnerische Flotte und fährt wieder aus dem Hafen raus. Das war die britische Taktik, wenn einer zu groß wurde, macht man mal einmal eins auf Kopenhagen. Aber die britische Marine hat gesagt, nee, das wäre so, nee, lassen wir mal lieber. Weil das hatten sie halt damals gegen die dänische Marine in den napoleonischen Kriegen gemacht. Man ist dann einfach mal in den Hafen gefahren, hat die gegnerische Flotte in Friedenszeiten verbrannt, ist wieder rausgefahren, hat gesagt, schönen Tag noch, das nächste Mal überlegt ihr euch, was ihr baut. Ja, weil sag mal, wird das nicht als kriegerische oder als Kriegserklärung gewertet? Ja, danke Philipp. Wenn du eine Flotte hast, die zweimal so groß ist wie die deiner zwei Nachbarn, nächstgrößten Flotten zusammengelegt. Also zu napoleonischen Kriegen war das halt damals so die britische, damals, wie gesagt, jetzt knappe paar Jährchen später, was war das, napoleonische Kriege, hatte ich gesagt, bis 1876. Also, was war das, 1815, also knappe 90 Jahre später war das nicht mehr so en vogue. Und Lord Fisher kriegte da immer gesagt, nee, wir machen hier eins nicht auf Kopenhagen. Da sagt er, ich habe aber eine bessere Idee. Die Deutschen bauen so viel Einheitslinienschiffe. Da müssen wir nachrüsten. Das ist ja total nervig. Wir haben zwar die größte Kriegsflotte aller Zeiten, aber wie wär's, wenn wir extra Schiffe bauen, die man extra gegen die Deutschen einsetzen kann? Da hat er zwei Ideen gehabt. Die eine Idee, die ist noch ein bisschen blöder als die andere, deswegen sage ich sie zuerst. So ein Grillschiff, um die Leute mit schicken Webergrillen anzulocken. Ich habe jetzt auch überlegt, also war erstmal der Meinung, ob die vielleicht einen Katapult haben, wo sie irgendwelche Formulare mit falschen Beschriftungen oder so einfach rüberwerfen oder. Oh, oder eine Anti-Jürgen-Waffe, einfach diese Formulare immer mit falsch gesetzten Satzzeichen. Ja. Nee, er hat erstmal die, wie hießen sie? Die HMS Furious, Glorious and Courageous gebaut. The Fast and the Furious, the Glorious, the Courageous. Das waren besondere Kriegsschiffe. Die hatten nämlich extra große Kanonen und extra wenig Tiefgang, damit man in der deutschen Bucht gut operieren kann. So Leute kenne ich kann auch. Kann man sich vorstellen, was die Kombination mit extra dicken Geschützen und möglichst kleinen Rumpf bewirkt? Sagen wir es mal so, diese drei Schiffe sind in Kriegseinsatz gekommen, aber nie als Geschützträger. Man hat nämlich dann relativ schnell festgestellt, sobald man die Geschütze abfeuert, verbiegt sich das ganze Schiff. Man hat daraus dann nachher später Flugzeugträger gemacht. Man hat die Geschütze abgerissen und hat dann gesagt, okay, komm, wisst ihr was? Wir machen da mal ein flaches Deck oben drauf oder versuchen wir es mal mit diesem neuen Flugzeug. Aber Moment. Wie groß sind die Dinge, dass dann Flugzeugträger daraus gebaut werden kann? Das hat aber Uri Geller dann auf eine Idee gebracht. HMS Furious war 239 Meter lang, 26 Meter breit, aber nur ein Tiefgang von 7,5 Metern. Okay. So, das war seine erste Idee gegen die Deutschen. Wie gesagt, 1914 fertiggestellt, nicht so gut gelaufen. Er hat aber eine zweite Idee noch, die ist ein bisschen früher fertig geworden. Virginia Woolf, sagt euch was. Na klar. Auf welchem Schiff war die denn? Auf der Dreadnought. Keine Ahnung. Auf der Dreadnought. Auf der Dreadnought. Warum ist die Dreadnought so wichtig? Die Dreadnought war das erste All-Big-Gun, Big-Armor, Big-Speed-Kriegsschiff. Sie hatte nur eine Geschütztyp, dafür aber das größte Geschütz, das man kriegen konnte. Konnte also alles, was quasi ihr in die Fänge kam, zerschießen. Konnte vor allem anderen wegfahren, mehr oder weniger, und war dicker gepanzert als alles, was auf sie schießen konnte. Damit waren alle anderen Kriegsschiffe auf dieser Welt nichts mehr gegen die Dreadnought. Aber die hatte dann Turbinen. Das hat sich jetzt dann. Die hatte Dampfturbinen, genau, damit sie die Geschwindigkeit überhaupt kriegte. Okay. Wir hatten doch vorhin schon, Pax Britannia erzählt. Das muss schon echt krass sein, ja, wenn du jetzt hier die Superwaffe hast. So, ne? Sie haben wenn, die wenn Superwaffe. Du wenn du der eine bist mit der Atombombe. Ja, yeah, aber die Superwaffe. Singular. Wir hatten vorher über die Pax Britannia geredet. Vorher war es so, die Briten haben zweimal so viel wie die zwei größten Flotten hinter ihnen zusammengenommen. Und jetzt haben sie ein Schiff. Ein Schiff, das alle Flotten auf dieser Welt zerlegt, sinnlos macht. Merkst also du was? Also sie haben alle anderen dann in den Ruhestand geschickt. Nein, alle anderen haben jetzt gesagt, oh, Dreadnought. Gute Idee. Deswegen spricht man bei Marineschiffen Pre-Dreadnought und Post-Dreadnought. Weil auf einmal haben alle angefangen damit. Alle haben angefangen, diese Schiffe zu bauen. Aber das war dann auch trotzdem noch simpel genug, dass man das einfach nachbauen kann. Ja, die Idee ist ja, schnell fahren, dicke Panzerung, dicke Geschütze. Naja, aber ich meine, das ist ja eine naheliegende Idee. Die hatten ja vielleicht vorher auch schon Menschen, könnte ich mir vorstellen, irgendwo auf der Welt. Ja, aber nee, dieser man hat halt vermutlich an irgendwas gescheitert. Ja? Nee, man ist Turbinen dran gescheitert. Beispiel. Es gab damals die Turbine noch nicht. Genau. Ne? Die ist ja erst, wie gesagt, 20 Jahre vorher erfunden worden. Und aber die konnten dann auch jetzt plötzlich alle bauen, so eine Turbine. Das ist jetzt, wenn man die Idee mal hatte, war das jetzt nicht so schwer. Okay. Und wie gesagt, die Idee war halt einfach nur einheitliches Geschütz. Sonst hatte man drei verschiedene Geschütztypen an Bord. Und jetzt konnte man sagen, Moment, wir lassen mal die ganzen kleinen Geschütze weg, nehmen dafür das frei gewordene Gewicht, machen dafür eine dickere Panzerung und machen dickere Geschütze. Das war dann die revolutionäre Idee. Einfach zu sagen, hey, mehr von dem Kram. So. Und er hat sich dann auch überlegt, hey, wir wollen das Ganze nochmal in klein. Das eine war halt das Schlachtschiff, die Dreadnought. Und er möchte auch den Schlachtkreuzer, das Schiff darunter, das wurde dann die Invincible. Und er war auch derjenige, der für U-Boote in der Marine gesorgt hat. Wo man immer sagen muss, zu seiner glorreichen Ehrrettung, er war nicht für die K-Klasse der britischen U-Boote verantwortlich. Die K-Klasse auch die Katastrophenklasse genannt. Weil man hat sich damals überlegt, so ein U-Boot muss ja mit der Flotte mithalten. Also bauen wir doch mal Dampfmaschinen in ein U-Boot. Die habe ich bei mir im Podcast, die Schlacht bei der Insel May. Das war die erste Übung, wo die U-Boote mitgefahren sind, der damaligen Typ. Ja, es heißt nicht umsonst die Schlacht. Das war der größte Friedensverlust, den die Briten jemals hatten, weil da nämlich mehrere U-Boote gesunken sind, ineinander gerauscht sind, in andere Schiffe gerauscht sind und sonst was. Das muss man zu Lord Fischers Ehrrettung sagen. Er hat gesagt, das ist eine blöde Idee. Er hätte gern einen Dieselantrieb gehabt. Oder einen normalen Antrieb. Blöde Idee. Sehr gut. Also, Link in die Show Notes, bitte. Keine Dampfturbine. So. Er hat dann sich zur Ruhe gesetzt, 1911, kurz vorm Krieg, hat seinen Dreadnought, er ist dann Baron geworden um 1909 und hat sich dann als Motto gegeben, Fear God and Dreadnought, nach seiner berühmten Dreadnought, die er auf See gebracht hat. Das Problem ist, jetzt ging die Flottenrüstung los vor dem Ersten Weltkrieg, der, wenn man ehrlich ist, diesen Ersten Weltkrieg fast ausgelöst hat. Dann hat man ihn jetzt noch mal ein bisschen aus dem Ruhestand geholt, als dann der Krieg losging, 1914 bis 1915. Da hat er sich dann allerdings mit Churchill, damals Minister Churchill, und noch nicht hat er sich zerstritten und ist dann noch mal in Ruhestand gegangen und 1920 gestorben. So. Allerdings hat er, bevor er gestorben ist, noch einen. Ich hätte noch eine Frage zu seiner Beerdigung. Wie viele Salutschüsse gab es bei seiner Beerdigung? Weiß ich nicht. Moment, muss ich nachlesen. Die schießen heute noch. National Funeral. Falling Day. Steht hier nicht. Er wurde getragen von 6 Admirälen. Auch schon nicht schäbig. Weiß jetzt nicht, wie viele Schüsse abgegeben wurden zu seinen Ehren. Er hat nämlich noch die Admiral Class in Dienst gestellt. Die Admiral Class war seine Idee, ein Superschiff zu bauen. Die Admiral Class hatte allerdings ein kleines Problem. Die Admiral Class war ein wenig anfällig. Gegen Wellen? Gegen Wetter? Gegen Wellen Feinde? Wird mich wieder schon. Nee, er hat nämlich gesagt, er möchte das perfekte Schlachtschiff bauen. Und das war allerdings ein bisschen sehr teuer. Also es war extra mit Antitorpedo Rümpfen versehen. Man hat also extra einen Doppelrumpf gemacht, damit dass es dort nicht durch. Und er hatte halt auch gelernt. Er hatte gelernt nach der Dreadnought, dass er nicht wieder einen neuen Rüstungswettstreit haben wollte. Deswegen hat er gesagt, er baute ein riesen Schiff. Und als man dann gesehen hat, okay, es soll sehr schnell sein, 22 Knoten, Riesengeschütze, also 4 Doppelgeschütze, 38 Zentimeter, 16 einzelnen 14 Zentimeter Geschütze und so weiter, hat man sich entschlossen, das ist ein bisschen sehr teuer, weil das Schiff sollte ja auch, ist 1916 angefangen zu bauen. Und man hat festgestellt, während des Krieges so ein Riesenschiff zu bauen, Erster Weltkrieg, war nicht möglich. Also ist das einzige Schiff davon gebaut worden. Und zwar 1916 Kiel gelegt und 1918 in Dienst gestellt worden. Und zwar die HMS Hood. Nie gehört. Nun, die HMS Hood ist dafür bekannt geworden, dass der Patenschiff der U-556 auf die Hood getroffen ist. Nämlich der mächtige Bismarck. Weil nämlich der Kommandant der Bismarck einen leichten Knall hatte und er war der Meinung, der Bismarck, das kann ja nicht die Bismarck sein, das muss der Bismarck sein. So, das... Ist das eine offizielle Aussage, einen leichten Knall? Naja. Das wäre schön. Das wär und wie gesagt... Die Bismarck, ich bleibe jetzt bei die, aber er, wie gesagt, der Kommandant war immer mit der Bismarck unterwegs. Aber wie groß, ordnet das doch mal für uns kurz ein, wie groß ist der Frevel, das Geschlecht eines Schiffs plötzlich so also, einfach zu ändern? Sagen wir es mal so, der Kommandant war der Einzige, der der Meinung war, es muss der Bismarck heißen. Also wie gesagt, Bismarck, Geschwindigkeit, weil wir immer über Geschwindigkeit geredet haben, ungefähr 30 Knoten, also 55 km/h, je nach Rechnung. Und kommandiert wurde das ganze Gerät, wie hieß er? Das habe ich jetzt meine Notizen nicht. Sagen wir Otto. Otto Kapitän Ernst Lindemann. So. Und wie gesagt, der Ernst Lindemann lag bei Blohm und Voss neben der U-556. Man freundete sich. Ist das nicht der Sänger von Rammstein? Ja, tatsächlich ist es mir auch ins Gedächtnis geschossen. Man freundete sich miteinander an, machte gemeinsame Übungen und dann gab es, wie gesagt, die Operation, wo die Bismarck ausgelaufen ist und man mit U-556 zusammen geübt hat. Und danach ist man halt auf die Feindfahrt gegangen, jeweils einzeln, und die Hood ist dann leider explodiert, nachdem die Bismarck auf sie geschossen hat. Deswegen das letzte Werk also von... Das mit dem Spannungsaufbau müssen naja, wir noch üben, Spannungsaufbau. Okay. Ich hau mal in den allgemeinen Chat bei euch bei das Ach, bei der Ach-Terrasse, Moment, etwas rein. Das ist nämlich eine kleine Grafik. Community-Chat. Was man dort sieht, ist die U-556 mit dem Kommandanten auf dem U-Boot stehend, mit einer Hand ein Torpedo abwehrend, mit der anderen Hand Flugzeuge aus dem... Mit einer Hand Torpedo? Mit der anderen Hand Flugzeuge aus dem Himmel schlagend. Auf der Patenschaftsurkunde, wo U-556 schwört, immer der Bismarck beizustehen. Wo wir zum Thema Spannungsaufbau kommen. Die zwei Schiffe, die U-556, beinahe überfahren haben. Wie gesagt, das eine, ein schnelles Kriegsschiff. Das andere, der Flugzeugträger HMS Ark Royal. Der HMS Ark Royal, die Oberdeckstätigkeiten, waren der Start der Torpedobomber, die auf die Bismarck flogen und der Bismarck das Ruder wegschossen, womit das und der Schicksal der Bismarck besiegelt waren. Der Kommandant, der schön geschworen hatte, seine Patenschaftseinheit zu beschützen, konnte nichts anderes machen, als dabei zuzusehen, wie der Flugzeugträger Ark Royal die Flugzeuge startete und damit das Schicksal der Bismarck besiegelte. Und er wurde dann angewiesen, per Funk wenigstens noch längsseits zu gehen und das Kriegstagebuch aufzunehmen. Das konnte er auch nicht tun. Das musste ein anderes U-Boot übernehmen, weil ihm ging der Sprit aus. Aber man vermutet, die Briten haben sein Periskop gesehen. Deswegen sind weniger Seeleute der Bismarck gerettet worden, weil man Angst hatte vor U-Booten im Seegebiet. Das beendet die Geschichte von U-556. Kapitänleutnant Herbert Wohlfahrt, der nur fluchenderweise in sein Schiffstagebuch notieren konnte, dass er den Flugzeugträger Flugzeuge hat starten sehen, aber nichts machen konnte, weil er noch seinen Heimathafen erreichen wollte und keine Torpedos mehr hatte. Und der Karriere von Lord Jackie Fisher, dessen Geschwindigkeitswahn und Wahn für noch dickere Geschütze zum Ersten Weltkrieg beinahe mitgeführt hat und auch zu der Entwicklung von solchen Schiffen wie der Bismarck und dem Untergang der Hood. Das beendet für heute die Marine-Sonderfolge. Fragen soweit. Oh. Unzählige. Das schießt los. Ja, ich habe ja währenddessen schon Fragen gestellt und es ist offenkundig, dass eine nächste coole Folge wäre, all diese impliziten es tut mir leid, wenn ich dich so nenne, aber ich glaube, du nimmst es als Kompliment, Seemanns-Nerd-Kreisen, klaren Dinge zu besprechen. Können wir gerne nochmal machen. So, ich habe ja während der Folge schon ein, zwei Fragen gestellt, so wie dass du gar nicht erwähnen musst, dass Wilhelmshaven extra dafür gebaut wurde, weil das ist ja eh klar. Ich glaube, sowas wäre allein schon mal eine eigene geile Folge. All diese man kennt sich und man zwinkert einander zu, wohlwissend Folge. Wisst ihr, was ich meine? Weil Flixity ja nicht so interessiert. Also, Wilhelmshaven ist vom Königreich Preußen bewusst als Kriegshafen geplant worden. Deswegen hat übrigens auch Wilhelmshaven so viel Gärten und Parks, weil man damit rechnen musste, dass man Aufmarschgebiete braucht und im Zweifelsfall auch Platz für Soldatengräber in einem Kriegsfall. Deswegen hat man die Stadt von Anfang an mit ein wenig Ausbaureserve für so etwas geplant. Sie haben den Platzbedarf für Gräber eingeplant von Anfang an? Dann hat man, wie gesagt, eine kaiserliche Werft geplant und gebaut und 1871 quasi dort eine Stadt gebaut und dann auch extra noch einen Hafen gebaut mit mehreren Einfahrten. Eine von denen ist übrigens zugebaut heutzutage, damit man halt auch je nachdem, wie der Feind steht, aus verschiedenen Ausfahrten rausfahren kann. Und der Stützpunkt der Marine übrigens in Wilhelmshaven heißt übrigens bis heute immer noch die vierte Einfahrt. Weil es nämlich die vierte Einfahrt in den kaiserlichen Hafen ist, wo sich die Marine heutzutage befindet. Deswegen ist da der Spitzname die vierte Einfahrt bis heute geblieben. So kurz am so aus dem Stegreif. Ich hab mal noch eine ganz andere Frage. Welche Relevanz hat denn Marine heute? Also es gab ja Zeiten, da wurde das Weltgeschehen dominiert von der Marine. Wir haben jetzt ja gerade einen langen Schwenk, ja, wer die dicksten Schiffe hatte, der hatte irgendwie das Sagen auf der Welt. Aber wie ist das denn heute? So, welche Länder haben irgendwie eine große Marine? Ja, gut, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also es ist so, das Einfluss, man muss ja unterscheiden zwischen den Littoral Navies, also die Küstenmarinen, also wie es auch damals im Segelkriegszeitalter war. Man hatte halt die Küstenartilleriestellung, Küstenkanonenbötchen unter Rudern oder ähnliches. So, das ist das, um das eigene Seegebiet zu schützen. Ne, und dann gibt es halt auch diese Hochseeflotte, was ja immer der Traum der Deutschen war, die eigene große Hochseeflotte zu haben, um endlich bei den Kolonien mal mitspielen zu können. So, es gibt eine ganze Menge Marinen, mit denen möchtest du dich in ihren Heimatgewässern nicht anlegen. Zum Beispiel die Skandinavier. Die Skandinavier sind dafür bekannt, also auch im Zweiten Weltkrieg ist ja im Oslofjord eine komplette Flotte der Deutschen versenkt worden. Und bis heute gibt es immer den Spruch, eine Flugzeugträgerflotte fährt in einen skandinavischen Fjord, die Steine fangen an sich zu bewegen und die Steine fahren aus dem Fjord wieder raus und die Flotte nicht mehr. Es ist halt so, die Skandinavier haben sehr viel Wert drauf gelegt auf Schiffszerstörungsraketen, die auf LKWs irgendwo im Wald stehen. Die haben sehr viele kleine Einheiten, die auch mit Tarnnetzen sich an so einer Fjordwand verstecken. Und das heißt also, man möchte skandinavische Hoheitsgewässer nicht betreten. Die sind auch dafür bekannt, besonders gut ihre eigenen Hoheitsgewässer kartografiert zu haben. Deswegen gab es halt den... Genau, das sorgt dann auch bei ausländischen Marinen für Peinlichkeiten. Das sorgte zum Beispiel damals für Grumitz on the Rocks. Das ist bei einer NATO-Übung vor ein paar Jahren, also 15 Jahre ist es, glaube ich, hier, ich müsste es nachgucken, hat der Minensucher Grömitz gesehen, da fahren ja die Skandinavier lang. Da fahre ich mal hinterher und die Skandinavier wussten, wo dann halt der eine Fels ist. Das hat die Grömitz nicht gewusst, weswegen es halt jetzt Fotos gibt, wie ein Minensucher einmal hoch und trocken auf einem skandinavischen Felsen thront. Deswegen so Skandinavien, das ist so eine Marine, da möchte man sich halt in ihren Heimatgewässern nicht mehr anlegen. Also es gibt andere große Marinen, die möchten halt Weltmacht spielen. So Russland, China, Indien, Großbritannien, Frankreich, USA. Und das ist halt die Frage, wie viel Marine möchte man sich leisten und kann man sich leisten? Deutschland hat sich immer darauf spezialisiert, auf der einen Seite so dieses Küstenvorfeld mit den Schnellbooten, U-Booten und so, für den Russen unattraktiv zu machen oder Sowjetunion damals. Und dann halt so einen Begleitschutz über den Atlantik noch zu sicherzustellen mit den Einheiten aus Wilhelmshaven. Deswegen gibt es auch bis heute immer noch diese Zweitrennung. Erste Einsatzflottille und zweite Einsatzflottille. Die einen sitzen in Wilhelmshaven, die haben die großen Schiffe, die sind dann so für den Atlantik und so geplant und gebaut. Und das alles auf der anderen Seite des Nord-Ostsee-Kanals ist so ein bisschen gegen die Russen geplant, auch Minensucheinheiten und so weiter. Und das kommt halt dann, wie gesagt, drauf an. Die Russen haben sich eine sehr große Marine geleistet. Bis heute, wie gesagt, wir nehmen das Ganze ja während des Ukraine-Kriegs auf. Man weiß ja nicht, wann man den Podcast mal asynchron hört. Und man kann sagen, das Geld, was die in die Flotte gesteckt haben, die Russen, ohne jene große, ich sag mal, geopolitische Handelsflotte haben zu wollen oder einen internationalen Ausdruck zu haben, die haben sehr viele große, einen Flugzeugträger haben sie, aber der ist dieselgetrieben. Der qualmt also schon im Normalbereich. Es ist halt auch so, dass bei den Russen andere Schiffe abbrennen und so. Das ist halt, das kostet halt Budget. Das ist die Frage. Hätten sie das besser in Panzer gesteckt? Die Ukraine wird wahrscheinlich sagen, nein, das ist total gut, dass die sich so eine große Flotte geleistet haben, die jetzt im Land nichts machen kann. Auf der anderen Seite, es wohnt halt, glaube ich, 90% der Weltbevölkerung in einem Küstenstreifen von so 100, 200 Kilometern um quasi Küsten herum. Und das heißt, man kann halt eigentlich mit Schiffen, mit heutigen Flugkörpern und so von jedem Ozean aus dann ins Land reinwirken. Und das muss man sich halt überlegen, was möchte man da? Möchte man, und Seemobilität ist halt günstiger. Ne? Wenn ich was mit Schiff transportiere, ist es billiger, als mit dem Flugzeug zu transportieren. Das heißt, Deutschland hat ja auch aus dem Abzug aus Afrika und so, da haben sie immer große Schiffe angemietet, um dann die ganzen Gefechtsfahrzeuge des Heeres reinzupacken. Andere Nationen, wie die Niederländer, die haben dafür ein eigenes Schiff. Die sagen ja, okay, wir haben dafür extra ein Schiff mit Krankenhausmaterial, mit Flugdeck und so. So ein Dock-Landungsschiff nennt sich das. Die Amerikaner haben davon auch mehrere. Ist halt, kann ich so nicht beantworten. Ich war ITler bei der Marine. Ich habe halt Drucker gefixt und nicht die große Weltpolitik diskutiert. Und ich bin jetzt ja auch noch ITler. Oh, du hast jetzt da auf jeden Fall mir schon viel mehr Einblick verschafft, als ich da vorher hatte. Der Jürgen fand eine Sendung gut, Designated Survivor, wo quasi der letztmögliche Typ dann überlebt und der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie du als ITler dann auf einmal Head unserer Marine wurdest. So. Hey, ich kann nicht viel, aber ich kann eure Drucker wieder fixen. Yay! Yay! Globaler Frieden, alle Drucker. Bitte, bitte. Cool. Danke, Sven. Vielen Dank, Sven. Ja, danke. Auch von mir. Genau. Wenn jetzt Leute sagen, boah, so viel abgeneidet, das ist ja voll mein Ding. Wo können denn Leute mehr Kram von dir hören? Ja, bei Och Menno, dem inkompetenten Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ochmenno.cloud als Adresse. Ja, da versuche ich einmal die Woche irgendwie etwas, was in die Hose gegangen ist, zu machen. Also von Aktiengesellschaften, die der Meinung sind, mal am Computer was zu drehen, denn 100 Millionen innerhalb kürzester Zeit verspielen, bis halt hin zu russischen Armeen, die jetzt irgendwo im Schlamm stecken bleiben. Alles dazwischen irgendwie. Alles klar, Sven. Dann vielen Dank an alle Beteiligten und eine gute Nacht an alle, die jetzt zuhören. Insbesondere gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Ciao, ciao. Gute Nacht, Josh.